Nur ein Wort, leises Wort, höre es nicht. Suche es nun schon lang, suche auf dich. Nur ein Wort, leises Wort, find es nicht mehr. Was kann ich für dich tun? Was bringt dich her? Lausche doch immer noch bei jedem Schritt. Jenes Wort flog davon, du nahmst es mit. Dieses Wort hält mich fest, sanfte Gewalt. Leiser Klang wie Gesang, Wärme und Glück. Fliege doch mit dem Wort zu mir zurück.